eine Woche lang. Ey, ihr Verräter, schlafen geht später. Partymarathon, eine Woche lang. Ey, ihr Verräter, schlafen geht später. Partymarathon, eine Woche lang. Ey, ihr Verräter, schlafen geht später. Ey, was geht? Ich will noch bleiben. Ich lass mich einfach tragen.